Alles ist so schief gelaufen, alles ist kaputt. Was vorbereitet, abgeklärt, doch übrig blieb nur Schutt. Hurtig und munter rolltest du hinunter. Die Messlatte war nicht so hoch, trotzdem passt du drunter. Warum bist du abgeschmiert, fragt dich dein Spiegelbild. Hast du zu wenig investiert, die Erwartung nicht erfüllt. Manchmal ist das Ziel schon greifbar und nah, doch aus irgendeinem Grund verpasst du so mein Haar. Und du strengst dich so an, doch du kommst nicht ran. Strengst du dich so an? Manchmal geht es bergab und manchmal geht es bergauf. Kein Grund zu kapitulieren. Manchmal hat es geklappt und manchmal fällst du aus. Doch was soll schon passieren? Manchmal geht es bergab, manchmal geht es bergauf. Schon tausendmal erlebt, heute hast du es verpatzt. Doch dann steh wieder auf, um voranzugehen. Oh, oh, oh, oh, um voranzugehen. Schief gelaufen, nix hat funktioniert. Gas gegeben, Druck gemacht und doch nicht triumphiert. Rollkung geknickt, wirst du vom Hof geschickt. Dein Kopf wird Asche überstreut, deine Haltung ist gebückt. Du hast es in den Sand gesetzt, hat jeder Mann im Ohr. Deine Fähigkeiten überschätzt, den Kampf ganz klar verloren. Manchmal ist es ganz egal, wie du's machst, denn es ist einfach nicht dein Tag und es ist klar, dass du's nicht schaffst. Du strengst dich so an. Doch du kommst nicht ran, strengst du dich so an. Manchmal geht es bergab und manchmal geht es bergauf. Kein Grund zu kapitulieren. Manchmal hat es geklappt und manchmal fällst du aus. Doch was soll schon passieren? Manchmal geht es bergab, manchmal geht es bergauf. Schon tausendmal erlebt, heute hast du es verpatzt. Doch dann steh wieder auf, um voranzugehen. Oh, oh, oh, oh, um voranzugehen.